dieser Herr Marischall, jung, frei, reich, mit seinem Herzen voll von tausend Zärtlichkeiten, war eines Tages durch Zufall in den Laden gekommen, wo ihm die schöne Ladenfrau aufgefallen war. Er hatte etwas gekauft, war wiedergekommen, hatte geplaudert, sich von Tag zu Tag mehr zur Familie gehörig gefühlt und mit seinen vielen Einkäufen sich das Recht erworben, der jungen Frau zuzulächeln, dem Manne die Hand zu drücken. Und nachher? Nachher? Ach, lieber Gott, nachher. Er hatte mit Liebe und Freundlichkeit das erste Kind bedacht, das Kind des Goldarbeiters, bis zur Geburt des zweiten. Und dann hatte er sein Geheimnis undurchdringlich bewahrt. Bis zu seinem Tode, bis die Gruft geschlossen, sein Fleisch verwest, sein Name aus der Liste der Lebenden ausgestrichen, sein ganzes Erdendasein auf immer verschwunden war. Bis zu diesem Augenblick, da er nichts mehr zu fürchten, nichts zu bezweifeln, nichts zu verhüllen hatte, jetzt gab er sein ganzes Hab und Gut dem zweiten Kinde. Warum? Der Mann war klug, musste verstehen und voraussehen, dass er Verdacht erweckte, ja beinahe die untrügliche Gewissheit, dass dieses Kind von ihm sei. Er brachte also eine Frau um ihre Ehre. Und weshalb das, wenn Jean nicht sein Sohn war? Klar, deutlich und schrecklich zugleich schoss eine Erinnerung durch Pierres Kopf. Marischal war ja blond, ebenso wie Jean. Oft hatte er ein Miniaturporträt in der Pariser Wohnung auf dem Kamin stehen sehen. Inzwischen war es verschwunden. Wo war es? Verloren? Verborgen? Hätte er es doch nur eine Sekunde lang in Händen halten können. Seine Mutter bewahrte es vielleicht im Geheimfach auf, wo man Erinnerungen an Tote aufbewahrt. Bei diesem Gedanken wurde seine Verzweiflung so herzzerreißend, dass er einen tiefen Seufzer ausstieß, eine karge Klage, wie sie nur ein großer Schmerz der Brust entreißt. Als hätte sie es gehört, als hätte sie es verstanden, als wolle sie ihm Antwort geben, grollte die Sirene ganz in seiner Nähe. Ihr Klageschrei, einem Urwaldwesen entströmend, dröhnte stärker als der Donner. Es war ein wildes, schreckenerregendes Röhren, geschaffen, den Lärm des Windes und das Donnern der Wogen zu übertönen. So verrauschte es im Nebel dunkel über das unsichtbare Meer hin, und in dem Dunst und Brodem wurden nah und fern ähnliche Schreie aus der Nacht geboren, furchtbare Klänge voll Angst aus dem Munde der großen Dampfer hinter der blinden Nebelwand. Plötzlich schwieg alles. Stille. Pierre hatte die Augen weit aufgerissen, betroffen, sich hier zu fühlen, blickte er um sich. Nun war er aus seinem Albdruck erwacht. Ich bin von Sinnen, dachte er. Ich verdächtige meine Mutter. Ein Strom von Liebe, Zärtlichkeit, Bedauern, Schmerz und Verzweifeln überflutete sein Herz. Seine Mutter. Wer sie kannte, so wie er selbst, konnte der einen Verdacht gegen sie hegen? Die Seele, das Dasein dieser einfachen, keuschen, gerechten Frau war klar wie das Wasser einer Quelle. Wer sie gesehen und gekannt, hegte keinen Verdacht gegen sie. Nur er, der Sohn, hatte an ihr gezweifelt. Hätte er sie doch in diesem Augenblick in seine Arme nehmen dürfen, wie innig hätte er sie umarmt, wäre zu ihren Füßen niedergekniet, ihre Verzeihung zu erbitten. Und sie sollte seinen Vater betrogen haben, seinen Vater. Er war ja gewiss ein braver, ehrenwerter, geschäftlich einwandfreier Mensch, aber sein Geist war nie über seinen Ladentisch hinausgekommen. Wie konnte diese Frau, von deren einstiger außerordentlicher Schönheit man noch jetzt Spuren sah, wie konnte eine so zarte, leidenschaftliche, zärtliche Seele einen Mann zum Verlobten und Gatten genommen haben, der so grundverschieden von ihr war? Weshalb noch suchen? Sie hatte geheiratet, wie eben Mädchen den Mann heiraten, den ihnen die Eltern bringen. Sie hatten sich alsbald in ihrem Geschäft Rue Montmartre eingerichtet. Die junge Frau hatte im Büro das Zepter geführt, war ganz von ihrem neuen Wirkungskreis begeistert, denn sie hatte den scharfen Sinn, das kluge Verständnis für das gemeinsame Wohl. Und dies ersetzt in den meisten Kaufmannsehen in Paris Liebe und Sympathie. Sie hatte nun zu arbeiten begonnen mit ihrer feinen und klaren Verstandeskraft, denn sie arbeitete für das künftige Glück ihres Hauses. Ihr Leben strömte dahin, ein Tag wie der andere, ruhig in allen Ehren, wenn auch ohne Zärtlichkeit. Ohne Zärtlichkeit? Welche Frau konnte ohne Liebe leben? Jung, schön und in Paris. Bücher lesen, Theater besuchen, den Schauspielerinnen Beifall klatschen und selbst in der Leidenschaft der Bühne aufgehen und die ganze Zeit von der Jugend bis zum Alter dahinleben, ohne auch nur ein einziges Mal den Ruf ihres Herzens zu hören. Von keiner anderen Frau konnte man dieses glauben. Weshalb dann von seiner Mutter? Gewiss, sie konnte lieben wie jeder andere. Weshalb sollte sie anders sein? Bloß deshalb, weil sie Mutter war? Sie war doch jung. Mit der ganzen romantischen Schwärmerei, wie sie nur je ein junges Herz in Unruhe versetzt hat. Eingeschlossen, eingekerkert in den Laden an der Seite eines banalen Mannes, dessen Worte immer dem Geschäft galten. Da waren ihre Träume, Mondscheinnächte, Reisen und Fahrten, Küsse im Dunkel tiefer Abendschatten. Und eines Tages trat ein Mann in ihr Leben, eine Romanfigur aus einem schönen Buche. So sprach er mit ihr. Sie hatte also geliebt. Warum nicht? Sie war seine Mutter. Gut. Musste man blind und taub sein, um die Wirklichkeit zu verleugnen, wenn es sich um die eigene Mutter handelte? Hatte sie sich hingegeben? Ja. Denn dieser Mann hatte keine andere Geliebte gehabt. Ja. Denn er blieb der Frau treu. Auch in der Ferne und noch in ihrem Alter. Ja, denn er hatte alles Geld seinem Sohne hinterlassen, ihrem Kinde. Von Wut geschüttelt stand Pierre auf. Er hätte jemanden ermorden mögen, die Arme ausgereckt, die Finger gespreizt. Hatte er Lust, jemanden zu schlagen, zu zermalmen, zu würgen? Wen? Alle! Seinen Vater, seinen Bruder, den toten Mann, seine Mutter. Vorwärts nach Hause! Was sollte geschehen? Aber als er an dem Turme neben dem Signalmast vorbeikam, sprang ihm der grelle Schrei der Sirene mitten ins Gesicht. Er war so erschrocken, dass er beinahe gefallen wäre. Er wankte bis an die Brüstung aus Granit, sank nieder, war ohne Kraft. Die Aufregung hatte alles gebrochen in ihm. Der Dampfer, der zuerst antwortete, schien ganz nahe. Schon zeigte er sich im Hafeneingang, die Flut war hoch. Pierre wandte sich, sah das rote Auge, vom Nebel noch verdüstert, dann zeichnete sich unter dem zerstreuten hellen Licht der Scheinwerfer ein großer Schatten zwischen den Hafendämmen ab. Hinter ihm schrie die heisere Stimme des Hafenwärters, eines alten Kapitäns A.D. »Name des Schiffes!« Im Nebel erscholl die Stimme des Lotsen auf der Kommandobrücke, heiser auch sie. »Santa Lucia!« »Woher? Italien? Hafen? Neapel?« Pierre glaubte vor seinen Augen die Feuer des Vesuv zu sehen, während am Fuße dieses Vulkans Glühwürmchen durch den Orangenhain von Sorrent oder Castellammare leuchtend schwankten. Wie oft hatte er von diesen trauten Namen geträumt, als kenne er die Gegend genau, nur reisen, nur fort. Wohin immer. Nur nicht zurück, nie schreiben, nie wissen lassen, was aus ihm geworden. Aber nein, er musste zurück. Heim ins väterliche Haus, zurück in sein Bett. Nein, nicht zurück. Er wollte warten, bis der Morgen kam. Die Stimme der Nebelhörner gefiel ihm. Er erhob sich, ging hin und her, wie ein Deckoffizier auf Wache. Ein anderes Schiff näherte sich groß und geheimnisvoll, ein englischer Dampfer, der aus Indien zurückkam. Er sah ihrer noch viele aus dem schweren Nebel hervortauchen, aber der feuchte Nebel war kaum noch zu ertragen. So ging Pierre in die Stadt zurück. Es fror ihn so, dass er in eine Matrosenschenke eintrat, um ein Glas Grog zu trinken. Während das Gepfeffer der heiße Getränk ihm den Gaumen und Hals verbrannte, spürte er etwas wie Hoffnung. Vielleicht war alles nur ein Traum. Er kannte so gut seine unruhige Fantasie. Vielleicht war doch alles nur eine Täuschung. Wohl hatte er Beweise gesammelt, wie zu einer Anklage gegen einen Unschuldigen. Da ist es immer leicht, jemanden zu verurteilen, den man von vornherein für verdammenswert hält. Erst einmal schlafen. Nachher erschien alles doch vielleicht ganz anders. Er kam heim, und da er alle seine Willenskraft dran setzte, schlief er endlich ein. Aber der Körper des Arztes fand kaum eine Stunde oder zwei Ruhe in einem trüben Schlaf. Als er im Dämmern seines warmen, abgeschlossenen Zimmers erwachte, spürte er sofort, noch bevor die Gedanken in ihm klar wurden, einen tiefen, schmerzlichen Druck, den bitteren Geschmack des Kummers, den der Gram beim Einschlafen in uns zurücklässt. Es ist, als dränge das Unglück, dessen Stoß uns am Abend getroffen hat, in der Zeit des Schlummers sich leise in uns ein, und nun bohrt und quält es wie ein Fieber. Plötzlich kam die Erinnerung in ihm empor, und er setzte sich in seinem Bett auf. Nun begann er langsam der Reihe nach, alle Überlegungen von Neuem, die sein Herz gestern am Strande während des Schreiens der Nebelhörner gefoltert hatten. Je länger er nachdachte, desto weniger konnte er zweifeln. Sein logischer Sinn riss ihn dahin, gleich einer Hand, die greift und wirkt, bis zur unerträglichen Gewissheit. Er hatte Durst, Hitze, es schlug sein Herz. Er erhob sich, um sein Fenster zu öffnen, tiefer zu atmen. Er war aufgestanden, als ihn ein leises Geräusch traf. Jean schlief ruhig, er schnarchte leise. Der schlief. Der hatte nichts vorausgeahnt, nichts gefühlt. Ein Mensch, Freund seiner Mutter, hatte ihm sein ganzes Hab und Gut gelassen. Er nahm das Geld, fand es natürlich und gerecht. Er schlief. Reich und stolz, ohne zu wissen, dass sein Bruder unter seinem Leid und seiner Verzweiflung verging. In Pierre erhob sich Wut gegen diesen nichtsahnenden, selbstzufriedenen Schnarcher. Noch am Tag vorher hätte er an seiner Tür gepocht, wäre eingetreten und hätte am Rande des Bettes sitzend, mitten in die Verstörtheit des plötzlich Erwachenden gesagt, »Jean, du darfst dieses Erbe nicht annehmen. Das könnte unserer Mutter Ruf antasten und sie um ihre Ehre bringen.« Aber heute konnte er nichts mehr sagen. Jetzt hieß es an sich halten, diese Schande kaum entdeckt in sich begraben, diesen Flecken auf der Ehre allen verbergen.